jeden Samstagabend nach der Tagesschau. Ziehung der Arbeitslosenzahl am TV. Ich habe es gezogen, das große Arbeitslos. Akte Nummer 11.02, der Stress ist jetzt vorbei. Ich muss nicht mehr schuften, trotzdem krieg ich Muss. Ja, wie ist denn das möglich? Das ist das große Arbeitslos. Ich stehe auf, wenn's mir grad passt und tu, was mir gefällt. Das Zauberwort, das heißt ganz einfach Arbeitslosengeld. Das ist das Arbeitslos. Große Arbeitslos. Glücksspiel Arbeitslos.